Von 1991 bis 1994 war Angela Merkel unter dem CDU-Kanzler Helmut Kohl Familienministerin. In dieser Funktion setzte sie die VPM auf die Sektenliste. Darauf erschien in der FAZ ein Brief in Form einer Anzeige mit der Überschrift »Wo ist Ihr Mut zur Ethik, Frau Dr. Merkel?« Der Verein mit seiner Jugend- und Nachhilfearbeit würde verleumdet, heißt es in dem Brief. Dabei sei die VPM einer christlich-abendländischen Ethik verpflichtet. Der Brief geht weiter. Die CDU hat im Jahre 1980 die geistige Wende versprochen und sie bislang nicht durchgeführt. Von daher ist es völlig unbegreiflich, einen Verein, der sich für die Werterhaltung einsetzt, so zu diskriminieren. Wir bedauern, dass Sie die Zielsetzung der ethischen Wiederbelebung, an der wir seit einiger Zeit arbeiten, leider total ignorieren. Der Brief aus dem Beginn der 1990er Jahre trägt schon damals den Sound einer Merkel-Verachtung, der für die AfD bis heute eine Art Lebenselixier ist. Und auch der Titel »Mut zur Ethik« erinnert an den AfD-Slogan »Mut zur Wahrheit«. Die Unterschriftsliste unter dem Brief liest sich wie ein Who-is-who der rechten Szene der alten Bundesrepublik, von dem damaligen Scharfmacher des ZDF Gerhard Löwenthal bis zu dem ehemaligen Ministerpräsidenten und Nazi-Juristen Hans Filbinger. Und unter den Unterzeichnern finden sich auch die Eltern von Alexander Segert, der heute die Goal AG in der Schweiz leitet. Die Goal AG, eine Werbeagentur aus der Schweiz, organisiert die Kampagne der Angst. Es war also die Schweizer Goal AG, die tausende Plakate für die AfD orderte und sich hinter einem Verein versteckte. Wer für die Plakate tatsächlich bezahlt hat, ist bis heute nicht geklärt. Die Schweizer Werbeagentur unterstützte zudem zwei AfD-Politiker, nämlich Jörg Meuthen und Guido Reil, auch direkt. Im Wahlkampf von Baden-Württemberg organisierte die Goal AG für Jörg Meuthen eine persönliche Kampagne in dessen Wahlkreis Backnang in Baden-Württemberg mit Plakaten und Zeitungsanzeigen. Frontal und korrektiv gelang es am 29. August 2017 zu beweisen, dass Meuthen in diese Kampagne eingebunden war, da er eine Freistellungserklärung für die Plakate unterschrieben hatte. Diese ist immer dann nötig, wenn eine Agentur ein Foto einer Person, in diesem Fall Meuthen, nutzt. Bei der persönlichen Kampagne für Meuthen konnte die Mär von einer Parallelaktion nicht mehr aufrechterhalten werden. Die Bundestagsverwaltung verhängte für diese Spende eine Strafe von 270.000 Euro, die vom Verwaltungsgericht in Berlin bestätigt wurde. Meuthen nutzte einen potenziellen Spender offenbar auch für andere Formen der Wahlkampfhilfe. So war die AfD schon 2016 im Vergleich zu anderen Parteien führend in den sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Facebook.